SWR 2 Tandem. Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Der Verfassungsschutz in Deutschland ist ein Geheimdienst, auch wenn der Name das erstmal nicht vermuten lässt. Ein Geheimdienst, der bespitzeln und abhören darf, der Informationen sammelt und der das mehr oder weniger unkontrolliert tut. Es gibt zwar das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags, aber die Skandale, die es in der Geschichte des Verfassungsschutzes immer wieder gegeben hat, die zeigen, dass das meiste, was dieser Geheimdienst tut, auch wirklich geheim ist und nur selten publik wird. Wir haben heute Vormittag in unserem Feature in SWR 2 Tandem über den Kampf von Silvia Gingold gegen den Verfassungsschutz berichtet. Die Tochter eines Kommunisten und jüdischen Resistancekämpfers im Dritten Reich ist eins der prominentesten Opfer des radikalen Erlasses. Als Mitglied der DKP bekommt sie Berufsverbot, wird als junge Lehrerin aus dem Schuldienst entlassen und seit ihrem 17. Lebensjahr wird die heute 71-Jährige vom Verfassungsschutz beobachtet und kämpft darum, dass diese Bespitzelung als rechtswidrig erklärt wird. Über die geheime Arbeit des Verfassungsschutzes und das Recht auf informelle Selbstbestimmung wollen wir auch heute Abend in dieser Tandem-Sendung sprechen. Mit dem Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele. Der Grünen-Politiker war über 20 Jahre Bundestagsabgeordneter, ab 2002 Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags und saß in diversen Untersuchungsausschüssen, in denen es um die Arbeit des Geheimdienstes ging. Schönen guten Abend, Herr Ströbele. Ja, guten Abend. Sie waren immer ein Kritiker des Verfassungsschutzes, haben sogar dessen Abschaffung gefordert. Warum? Was spricht gegen einen Geheimdienst in einer Demokratie? Eigentlich sollte in der Demokratie nichts geheim sein, sondern die Bürgerinnen und Bürger müssen alles wissen dürfen, weil sie sollen ja auch grundsätzlich eigentlich alles entscheiden. Und wenn sie es nicht kennen, wenn sie es nicht wissen, die Probleme nicht wissen, die Informationen nicht haben, die Regierung oder auch dann der Geheimdienst hat, die Sicherheitsbehörden haben, dann sind sie auf vielen guten Willen angewiesen. Braucht aber umgekehrt eine wehrhafte Demokratie nicht auch einen Geheimdienst, der die Feinde der Verfassung im Auge behält? Nein, wir, das heißt die Grünen, sind immer noch der Überzeugung, dieses Bundesamt für Verfassungsschutz gehört abgeschafft, so wie es jetzt ist. Es gibt sicher Aufgaben, die man einem sehr intern arbeitenden Gremium geben muss, auch ein staatliches Gremium. Aber das sollte sich wirklich beschränken auf Terrorismusabwehr und Spionageabwehr und nicht auf Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger. Wenn man da was wissen will, und es geht ja hier nur um Informationen bei dem deutschen Geheimdienst, das kann eigentlich auch ein privatwirtschaftlich organisierte Stiftung oder was Ähnliches machen, weil die Information, die der Verfassungsschutz sammelt, die kommt sowieso zu über 80% aus offiziellen Quellen. Und wie weit der Arm des Geheimdienstes in Deutschland reicht, wie die Arbeit des Verfassungsschutzes kontrolliert oder eben nicht kontrolliert wird, darüber wollen wir heute Abend reden mit dem grünen Politiker Hans-Christian Ströbele. Der Verfassungsschutz ist eine heimliche Staatsgewalt. Der normale Bürger erfährt nicht, was der Geheimdienst tut. Die Arbeit der Geheimdienste im Auge behalten soll das parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags. Und in diesem Gremium saß lange Jahre der grünen Politiker und Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele, der heute Abend mein Gast ist. Herr Ströbele, die Geheimdienste behaupten, sie schützen die Bürgerinnen und Bürger und die Verfassung vor deren Feinden. Wie weit dürfen die Nachrichtendienste dafür überhaupt gehen? Also wo ist die Grenze der Überwachung? Ja, eigentlich dürfen sie ohne Anlass, ohne konkreten Anlass oder gar Verdacht auf eine wirklich Gefährdung oder auf strafbare Handlung, dürfen sie überhaupt ihren Bürgern nichts tun und sie dürfen auch keine Informationen sammeln. Das ist ja in jetzt der modernen Jetzt-Gesellschaft immer aktueller, weil die Überwachungsmöglichkeiten sind ja dadurch erheblich besser geworden, dass ein Drittel mindestens der Kommunikation der normalen Menschen in Deutschland über die IT-Medien geht. Und wenn man das alles abgreift und auswertet, die Skandale reihen sich ja aneinander, dann kann man unendlich viel über jeden Einzelnen wissen und kann natürlich daraus auch Schlüsse ziehen, vielleicht harmlose, wie zum Beispiel, dass man ihn mit einer bestimmten Werbung überschüttet, aber eben auch sehr böse und negative, wie das das Bundesamt für Verfassungsschutz in der Vergangenheit immer wieder getan hat. Das sieht man an dem Fall Gingold auch. Was heißt das jetzt im konkreten Fall? Also nehmen wir mal den Fall Gingold. Die Frau stand im Verdacht, als DKP-Mitglied, als Kommunistin, eine Feindin der Verfassung zu sein und wurde daraufhin bespitzelt. Wie sieht so eine Bespitzelung aus? Also sitzt dann wirklich tagtäglich einer vom Verfassungsschutz bei ihr vor der Tür? Nein, heutzutage geht es eben darum, dass man nur in ganz seltenen Fällen beobachtet oder gar irgendein Mitarbeiter in ihrer Nähe einschleust, sondern man versucht über Telefon, Handytelefon oder Mails oder Ähnliches an Informationen ranzukommen. Oder man beobachtet eigentlich nur ihr Tun, soweit das irgendwie in die Öffentlichkeit dringt. Sie, soweit ich weiß, ist sie ja vor allen Dingen deshalb verfolgt worden, weil sie sehr aktiv gewesen ist in einer Friedensinitiative und ich glaube auch in der VVN, das heißt der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Ich halte diese Verfolgung für mit der Verfassung nicht zu vereinbaren. Also die Verfolgung durch den Verfassungsschutz. Ja. Und wir haben in der Geschichte, gerade in den 60er und dann auch in den 70er Jahren, viele Beispiele, wo der Verfassungsschutz, obwohl er nicht Exekutivtätigkeit durchführen darf, erheblichen Schaden anrichtet. Er kann Menschen ein ganzes Leben kaputt machen. Warum verurteilen wir zum Beispiel die Stasi für solche Methoden und nehmen es zumindest, wenn es um wenn es um Geheimdienste geht wie den Verfassungsschutz oder vielleicht auch in anderen Ländern MI6 oder CIA? Ja. Wissen Sie, das ist eben die Absurdität der Geheimdienste überhaupt. Also wenn man für den, ich Anführungsstrichen, richtigen Geheimdienst arbeitet, ist man ein Kundschafter des Friedens, so hießen die in der DDR, glaube ich, oder ein verdienter Mitarbeiter des Westdeutschen Sicherheitsdienst. Und wenn man aber in den Augen derer, die das beobachten, im falschen Dienst dieselbe Tätigkeit ausübt, dann ist das ganz, ganz übel und man kann dafür für viele Jahre früher ins Zuchthaus, heute ins Gefängnis kommen. Rechenschaft müssen die deutschen Geheimdienste ablegen durch den jährlichen Verfassungsschutzbericht und im parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags, dem Sie ja lange Jahre angehört haben. Wie arbeitet dieses Gremium? Ja, das ist eine große Krux, auch ein Fehler an der Konstruktion. Die Geheimdienste wollen natürlich immer noch viel geheim behalten. Und das parlamentarische Kontrollgremium kann eigentlich nur das aufklären, was ihr von der Bundesregierung gemeldet worden ist. Also wenn die Bundesregierung einen Sachverhalt unterbreitet oder über irgendwas, eine Aktivität des Geheimdienstes berichtet, dann können wir uns, oder konnte ich mich auch in der Vergangenheit damit näher beschäftigen, dann können wir Akten lesen dazu, dann können wir Mitarbeiter befragen, können Sachen aufklären und können auch an die Bundesregierung immer mehr Nachfragen stellen. Aber wenn die uns das gar nicht mitteilen. Ich wollte gerade fragen, wie oft ist das passiert, dass die Bundesregierung Ihnen das erzählt hat, also diese Vorfälle von besonderer Bedeutung mitgeteilt hat, bevor es in den Medien stand? Ja, das ist, soweit ich mich erinnere, bei den ganzen wichtigen und den Angelegenheiten, die nachher zum großen Skandal wurden, als sie rauskamen, in keinem einzigen Fall in diesen vielen, also es sind ja fast 2 Jahrzehnte, dass ich da drin war, ich bin da, glaube ich, das älteste und dienstälteste Mitglied gewesen, das passiert so gut wie gar nicht. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass findige Journalisten oder sogenannte Whistleblower Sachverhalte in die Öffentlichkeit bringen. Und dann kann man sagen, wir haben in der Süddeutschen Zeitung gelesen, das und das ist ja ganz schrecklich oder das darf ja nicht sein, das ist ja verboten. Und dann kann man dazu Berichte holen und so war das auch in vielen Fällen. Süddeutsche Zeitung, Spiegel oder die einschlägigen Medien, die da immer wieder was ans Tageslicht kriegen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann können wir so gut wie nichts machen. Es ist jetzt so im Laufe der Diskussion und weil man eben gesehen hat, dass damit eine wirkliche Kontrolle nicht stattfinden kann, was gemacht worden, was ich immer schon gefordert habe, wie in den USA, dass das parlamentarische Kontrollgremium auch von sich aus Initiativen ergreifen kann und eine ganze Reihe von Mitarbeitern hat, die dann beim Verfassungsschutz einrücken und eine bestimmte Abteilung kontrollieren, durchsehen, mit was beschäftigt ihr euch, welche Leute sind daran beschäftigt, welche Akten sind dabei angefallen, Datenträger überprüfen und Ähnliches machen. Das ist aber erst in den Anfängen und ich bin auch skeptisch, ob das funktioniert. Und das, was das parlamentarische Kontrollgremium rausfindet, also die Arbeit dieses Gremiums, bleibt weiterhin geheim. Und zwar auch für Sie immer noch geheim. Also Sie dürfen auch jetzt nach dem Ausscheiden nichts über die Arbeit preisgeben. Ja, das ist die zweite Absurdität. Also nehmen wir mal an, ich würde von der Vorbereitung eines Staatsstreichs oder jetzt bei Herrn Puigdemont, der irgendwie einen Teil der Bundesrepublik vielleicht loslösen wollen, erfahren. Darf ich theoretisch nicht mal meine Fraktionsvorsitzende davon informieren? Also so eine Sache würde natürlich der Geheimdienst selber irgendwie nach außen bringen und weitertragen. Aber vieles macht ja der Geheimdienst, was er dann nur der Bundesregierung berichtet. Und es ist völlig der Bundesregierung überlassen, was die Bundesregierung jetzt dem parlamentarischen Kontrollgremium vorlegt. Wenn sie dann Angelegenheiten von besonderer Bedeutung nicht mitgeteilt hat, dann kriegt sie nachher vielleicht Schimpfe. Das hätten wir aber schon vor 2 Jahren wissen müssen. Aber die meisten Sachen kommen ja wahrscheinlich gar nicht raus. Dürfen Sie irgendwann Ihr Schweigen brechen? Also gibt es eine Frist, ab der das Geheime nicht mehr geheim ist? Nein, leider nicht. Also es ist eine Möglichkeit geschaffen worden, aber da muss das parlamentarische Kontrollgremium sich einig sein. Dann kann nach Untersuchungen das Gremium, und davon haben wir dann auch immer mehr Gebrauch gemacht, eine öffentliche Erklärung dazu abgeben, kann sagen, wir haben das und das untersucht und da sind die bedenklichen Geschichten passiert oder eben nicht passiert. Da ist der Vorwurf nicht berechtigt. Da müssen aber dann alle dafür sein. Und das werden Sie, wenn Sie das Spiel von Koalition und Opposition sehen und vor allen Dingen viele Abgeordnete aus der jeweiligen Koalition sehen dann ihre Aufgabe hauptsächlich darin, sich schützend vor die Regierung zu stellen. Die werden also, das ist ja meistens die Mehrheit, die werden dann sagen, oh, das wollen wir aber jetzt gar nicht nach draußen bringen, weil sie wissen, das macht ihr Minister oder ihre Kanzlerin Ärger. Am 4. November 2011 begehen 2 Männer in einem Wohnmobil in Eisenach Selbstmord. Am gleichen Tag explodiert ein Wohnhaus in Zwickau. Eine Woche später gibt die Bundesanwaltschaft bekannt, in den Trümmern eine seit Jahren gesuchte Pistole gefunden zu haben. Die Cesca 83, mit der zwischen 2000 und 2006 9 Menschen ermordet wurden. Zum ersten Mal wird diese Mordserie mit rechtsextremen Tätern in Verbindung gebracht, mit der Terrorzelle des nationalsozialistischen Untergrund NSU. Was bei den Ermittlungen schiefgegangen ist und welche Rolle der Verfassungsschutz dabei gespielt hat, will ein Jahr später ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss klären, in dem auch der grünen Politiker Hans-Christian Ströbele saß. Herr Ströbele, können Sie sich noch an diesen Tag erinnern und was Ihnen damals durch den Kopf gegangen ist? Naja, damals war das erstmal spektakulär, aber keiner von uns, ich jedenfalls nicht, ahnte, was da letztlich dahinter steckt. Ich wusste auch nicht von dieser Serie der 10 Morde in Deutschland, quer durch Deutschland, die unaufgeklärt waren. Weil das eine war ein Jahr, 2 Jahre später war was anderes und ein halbes Jahr später wieder wo. Das hat man erstmal gar nicht zusammengebracht, weil man solche Zeitungsnotizen legt man ja nicht aneinander und sagt, Mensch, da muss einer dahinter stecken. Jetzt hat man also jahrelang Neonazis unbehelligt sich durch die Republik gemordet. Was sagt das Ihrer Meinung nach über den Verfassungsschutz aus? Das habe ich auch geschrieben, dass das Versagen des Verfassungsschutzes, vor allen Dingen des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, nicht nur dieses, aber auch anderer Sicherheitsbehörden, ursächlich dafür gewesen ist, dass diese Mordserie über 10 Jahre anhalten konnte, dass die nicht aufgeflogen sind, sondern erst, als sie ihren eigenen Campingwagen in Brand gesetzt haben und sich dort getötet hatten, weil sie sich entdeckt fühlten wahrscheinlich. Also genau weiß man immer noch nicht, was da passiert ist. Wir haben da sehr, sehr vieles rausbekommen. Und das war auch einer der ganz wenigen Untersuchungsausschüsse, ich war insgesamt in 5, das war der einzige, wo man fast alle Beschlüsse gemeinsam gefällt hat, weil es gab ein gemeinsames Interesse, da aufzuklären. Unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Ja, also manchmal gibt es ja da Kampfabstimmungen auch und so, und reicht die Mehrheit oder nicht. Aber hier war man sich von Anfang an einig, da müssen wir gemeinsam vorgehen. Das haben wir dann auch gemacht. Und da ist vergleichsweise viel rausgekommen, obwohl vieles noch offen ist. Weil wir wissen inzwischen auch aus anderen Untersuchungsausschüssen in den Ländern, dass da eine ganze Reihe von Verfassungsschutzagenten von den Verfassungsschutzämtern Bund und Land unterwegs waren, über ein Dutzend, ganz nah an diesem NSU-Trio dran waren, auch zum Teil über dieses Trio berichtet haben, ohne dass Schlussfolgerungen gezogen worden sind. Und das hat dazu geführt, dass die immer weiter morden konnten. Haben die nichts verraten oder waren den Ermittlern die Informationen wichtiger als die Verhandlung? Das ist eine der riesigen Fehler der Geheimdienste. Die Geheimdienste haben kein Interesse daran oder ganz geringes Interesse daran, Verbrechen aufzuklären, vielleicht auch sogar Verbrechen oder Straftaten überhaupt zu verhindern, sondern deren Schatz sind die Geheimnisse. Und die Quellen für die Geheimnisse sind ganz häufig V-Leute. Und sie wollen alles tun, damit diese Quellen weiter sprudeln, das heißt erhalten bleiben und geben dann nicht mal solchen Untersuchungsausschüssen, jedenfalls am Anfang, nachher haben wir das bekommen, die Namen, wer war das eigentlich und wer ist das? Und wir haben da festgestellt, dass alle V-Leute, die da eingesetzt worden sind, selber überzeugte Neonazis gewesen sind. Und deshalb bin ich der Auffassung, dass die überhaupt nur die Sachen weitergegeben haben, wahrscheinlich nur die Sachen, mit denen sie ihren Kameraden, sprich auch dem Trio, nicht wirklich geschadet haben. Sie haben einen ähnlichen Vorwurf mal geäußert im Fall Anis Amri. Da haben Sie gesagt, der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hätte verhindert werden können. Und Sie vermuten, der Verfassungsschutz habe Anis Amri gewähren lassen. Also Sie haben im ZDF-Interview wörtlich gesagt, ich fürchte, dass da im Hintergrund eine ordnende Hand war. Die waren nicht blind, die wussten. Ja. Also das wird sich schwer belegen lassen, weil man muss sehen, wenn die Geheimdienste da mit drin sind, gerade in solchen Sachen, die den internationalen Terrorismus betreffen, dann sind auch ausländische Geheimdienste, dann sind die sogenannten Partnergeheimdienste auch irgendwie beteiligt. Die werden informiert, zum Teil oder ganz, und auch deren Interesse werden gewahrt. Und hier gibt es einen Zusammenhang, der mich hat aufmerksam werden lassen, dass im Fall Amri Informationen, die der Verfassungsschutz, aber auch die Polizeibehörden, die sogar zuerst sehr früh hatten, bereits im April 2016, Ende 2016 passierte dann der schlimme Anschlag in Berlin. Da hatten die Informationen aus Chatverkehr und meiner Ansicht nach mussten die wissen, dass er mindestens Helfer des IS gewesen ist oder sogar Mitglied beim IS gewesen ist. Und da hätten sie was unternehmen müssen. Und da habe ich mich gefragt, warum ist nichts unternommen worden? Und da gab es dann im Januar 2017, also genau einen Monat nach dem Anschlag, einen US-Angriff auf die libyschen Einheiten, mit denen wahrscheinlich Amri korrespondiert hat per Chat. Und es könnte ja sein, dass die Informationen an den amerikanischen Geheimdienst weitergegeben worden sind und der diese Informationen geheim halten wollte, um seinen großen Angriff da vorzubereiten. Bei dem sollen über 100 Personen getötet worden sein. Er wolle nicht in einer Welt leben, in der alles aufgezeichnet wird, hat Edward Snowden 2013 gesagt, nach den Enthüllungen über die Überwachung und Datensammelwut der NSA. Sie haben Snowden mehrfach für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Warum hätte der den verdient? Ja, das stimmt. Also ich bin immer noch der Meinung, dieser junge Mann hat seine ganze Zukunft geopfert, um uns und die ganze Welt, die USA an erster Stelle, aber auch die europäischen Länder, Brasilien und andere darüber zu informieren, dass millionenfach Daten von unverdächtigen Bürgern abgegriffen werden. Und wir haben ja auch dazu dann einen Untersuchungsausschuss gehabt, den NSA-Untersuchungsausschuss. Und da wurde deutlich, dass das stimmt, dass alle seine Dokumente, die er veröffentlicht hat, echt waren, richtig waren und dass er damit der Menschheit einen Dienst erwiesen hat. Und der Dienst wird mindestens schon dadurch deutlich, dass nach diesen Veröffentlichungen der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet hat, in dem er die NSA mehr an die Kette legen will. Und auch in Deutschland ist Ende 2016 ein Gesetz verabschiedet worden, das dem Bundesnachrichtendienst zusätzliche Fesseln auferlegen soll. Das wäre alles nicht gewesen, wenn Snowden nicht gewesen wäre. Dieser NSA-Untersuchungsausschuss ist zu dem Schluss gekommen am Ende, dass ein Großteil der Überwachung auch der deutschen Geheimdienste nicht verfassungskonform sei. Also das im Ergebnis des Untersuchungsausschusses klingt absurd. Eine Organisation, die die Verfassung schützen soll, handelt selber verfassungswidrig. Ja, über viele, viele Jahre, muss man sagen. Und ich darf ja auch da nicht erzählen, weil wir uns damit auch natürlich im parlamentarischen Kontrollgremium nach der ersten Veröffentlichung von Snowden intensiv beschäftigt haben. Wir haben auch eine eigene Taskforce, so viel darf man verraten, also so eine eigene Gruppe eingerichtet, die über lange Zeit Akten studiert hat und Leute befragt hat und dann auch einen allerdings auch wieder geheimen Bericht dazu vorgelegt hat, wo wir vieles auch schon aufgedröselt haben, was womit sich nachher auch der Untersuchungsausschuss beschäftigt hat. Also das ist unglaublich, was das war da nicht das Bundesamt für Verfassungsschutz im Wesentlichen, sondern der Bundesnachrichtendienst, das ist der Auslandsgeheimdienst in Deutschland, dass der jahrelang etwas praktiziert und die Leute wussten, also die Leute im BND, denen war klar, dass das auf gar keinen Fall in der Öffentlichkeit, was sie da tun, bekannt werden darf, dass das auf gar keinen Fall der Deutsche Bundestag erfahren darf und als allerletztes darf es natürlich auch das PKG nicht erfahren, sonst haben sie schlimme Konsequenzen zu fürchten. Also schlimmer kann man sein Verfassungsverrat eigentlich nicht formulieren. Das Kontrollgremium, das gesetzlich eigentlich für die Kontrolle der Geheimdienste zuständig ist, hätte das niemals erfahren dürfen. Ja. Wir sprechen heute Abend über den Verfassungsschutz, über den Deutschen Inlandsgeheimdienst. Hans-Christian Ströbele ist Rechtsanwalt und saß für die Grünen jahrelang im parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags, der die Arbeit der Geheimdienste überwachen soll. Aber nicht erst seitdem ist der Grünen-Politiker ein scharfer Kritiker des Verfassungsschutzes. Herr Ströbele, haben Sie eigentlich eine Payback-Karte? Nee, eine Payback-Karte, das ist mir alles zu kompliziert. Das mache ich nicht. Aber ich habe eine Kreditkarte und Sie spielen jetzt darauf an. Ich habe auch ein Handy. Facebook? Facebook, Twitter bin ich sogar ganz erfolgreich. Habe ich, glaube ich, jetzt. Das nutzen Sie regelmäßig. 270.000 Follower. Aber das benutze ich fast jeden Tag, ja, um meine Auffassung zu bestimmten politischen Sachverhalten und so weiter nach außen zu tragen. Ja, das habe ich. Ich habe übrigens auch persönlich viele Erfahrungen mit dem Verfassungsschutz gehabt in der Vergangenheit. Als ich noch als Anwalt tätig war, in den Jahren 1900, in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahren, war eine Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes, allerdings des Berliners damals, offenbar Informantin des Verfassungsschutzes. Die bezog zwei Gehälter, einen bei uns als Sekretärin und eine beim Verfassungsschutz. Die war zwei Jahre da, dann verschwand sie im Unbekannten. Und wir waren auch damals Objekt der Begier des Verfassungsschutzes. Ich merkte das immer, wenn ich von meiner Wohnung runter auf die Straße guckte, da stand da immer so ein unauffälliges Auto. Da habe ich mir dann mal am Geburtstag den Spaß gemacht, habe ich gesagt, stellt euch mal hier hin, also die Geburtstagsgäste, und guck mal, ich gehe jetzt mal runter und fahre mal eine Kurve mit meinem Auto. Und da bin ich ins Auto gestiegen und einmal aufs Quadrat gefahren dort in den Häuserblock und der kam natürlich hinter mir. Haben Sie mal irgendwann in diese Akten reingucken können, also in die Akten, die über Sie geführt wurden? Leider nicht. Also wir haben damals, als die rot-grüne Koalition 1989 in Berlin damals geschmiedet wurde, da war ich ja dran beteiligt, eine Bedingung hinsichtlich des Verfassungsschutzes in Berlin damals gehabt. Jeder, der mal Objekt vom der Begier des Verfassungsschutzes war, darf seine Akten einsehen. Als ich das dann ein paar Jahre später auch versuchte, habe ich auch meine Akten bekommen. Aber über diesen ganzen Vorgang war da nichts drin. Und als ich dann intensiver nachgefragt habe, wurde gesagt, naja, die sind nicht mehr da, die Akten. Aber wie ist das Gefühl, wenn man weiß, man wird beobachtet? Bewegt man sich anders? Überlegt man sich seine Worte? Am Anfang ja. Aber wenn das lange dauert, vergisst man das fast. Ich habe nach der Payback-Karte unter anderem gefragt, weil viele Menschen ja wirklich freimütig ihre Daten preisgeben, immer mit dem Argument, ich habe ja nichts zu verbergen. Und auch Sie als Kritiker des Verfassungsschutzes werden wahrscheinlich schon oft gehört haben, dass Sie dann wohl was zu verbergen haben, wenn Sie denn dagegen sind, gegen die Arbeit des Verfassungsschutzes. Haben Sie was zu verbergen? Na, ich hoffe, jeder hat was zu verbergen. Also wir sind eigentlich stolz darauf, dass wir eine Privatsphäre haben haben sollen jedenfalls, früher wahrscheinlich auch hatten, in die der Staat nicht eindringen darf. Und in England gibt es ja den Spruch, my home is my castle, da hat der Staat nichts zu suchen. Das, mein Zuhause ist meine Festung, da hat er nichts zu suchen. Es sei denn, es gibt jetzt einen Verdacht einer konkreten Straftat, die man verhindern oder aufklären muss. Aber da gibt es ja ein kompliziertes juristisches Verfahren, das dann ein Richter eine Durchsuchung anordnen muss und Ähnliches. Und das wird heutzutage immer mehr dadurch umgangen, dass der viel wichtigere Verkehr als das, was ich anderen Leuten jetzt verbal auf der Straße oder so mitteile, oder Zuruf oder per Brief schicke, dass ich das über Handy oder also über die Medien mache, die leider natürlich, das wissen wir inzwischen spätestens seit Snowden, den Geheimdiensten, nicht nur den deutschen Geheimdiensten, voll inhaltlich zur Verfügung stehen. Aber können Sie verstehen, dass Menschen sagen, ja, sollen sie doch machen? Also ich kann meine Daten, kann jeder einsehen. Ich für ein paar Rabattpunkte gebe ich die auch bei der Payback-Karte preis. Nein, das kann ich nicht verstehen. Ich versuche den Leuten auch immer wieder klarzumachen, was mit den Daten gemacht werden kann, wozu sie missbraucht werden können. Und der Fall Gingold, den Sie vorher am Anfang angesprochen hatten, zu dem Sie eine Sendung hatten, der zeigt das. Allein, dass die Frau beim Verfassungsschutz registriert war, hat mit dazu beigetragen, offenbar beim hessischen Verfassungsschutz, dass sie keinen Job mehr kriegte. Dass sie als Lehrerin am Anfang überhaupt nicht mehr arbeiten konnte, dass gegen sie ein Berufsverbot ausgesprochen wurde. Und jeder kann sich vorstellen, wenn für ihn bekannt ist, jetzt mal unabhängig davon, von den Gründen, dass man beim Verfassungsschutz registriert ist und da eine Akte über einen existiert, dass, wenn das bekannt wird, nicht nur bei Geschäftspartnern, sondern bei Vermietern, also überall im Leben, wo man auf Vertrauen angewiesen ist, dass das nicht gut kommt. Ich sage mal ganz vorsichtig und ganz zurückhaltend. Also die Überwachung von Silvia Gingold hat begonnen mit ihrem 17. Lebensjahr. Nun konzentriert sich der Verfassungsschutz schon lange nicht mehr auf Kommunisten. Warum ist es so, dass Menschen wie Silvia Gingold weiterhin im Visier des Geheimdienstes sind? Ist man in den Augen des Verfassungsschutzes einmal Staatsfeind, immer Staatsfeind? Das scheint so zu sein. Ich habe auch nach außen immer wieder gesagt, man könnte Personal einsparen. Wie viel, darüber darf ich jetzt nicht sagen. Aber beim Verfassungsschutz einsparen, wenn man mal diese völlig wahnsinnige Geschichte außer Kraft setzt und lässt, nämlich, dass man Leute, die jetzt über 70 sind, die vielleicht eine Vergangenheit haben in der Friedensbewegung, vielleicht auch Kontakte in die DDR hatten, vielleicht sogar auch in einer kommunistischen Partei gewesen sind, heute nur deshalb noch observiert und dass es dann ausgewachsene Menschen, Ausgebildete gibt, die sich nur damit beschäftigen und diese Leute beobachten. Das ist so eine Art inzwischen, die VVN ist so eine Art Seniorenclub natürlich geworden, weil die Menschen alle alt geworden sind. Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, da leben natürlich auch nicht mehr so sehr viele. Und wenn das immer noch in die Begierde des Verfassungsschutzes fällt, dann verstehe ich das überhaupt nicht. Und schon gar nicht kann ich verstehen, was in dem Fall Gingold passiert ist, dass es Gerichte offenbar in Hessen gibt, die sagen, diese Akten, die dürfen der armen Frau heute immer noch nicht zur Verfügung oder müssen ihr immer noch nicht zur Verfügung gestellt werden, weil da ja auch möglicherweise Informanten zu erkennen sind. Also wir alle waren froh, dass in der DDR über die Stasi später rausbekommen werden konnte, wer war vielleicht von meinen Freunden, sogar von meinen Verwandten, sogar von meinen Liebespartnern einer, der als IM für die Stasi gearbeitet hat. Man möchte vielleicht heute nach so langer Zeit auch wissen, wer für den Verfassungsschutz gearbeitet hat und dann Meldungen gemacht hat in Westdeutschland eben an diesen Geheimdienst. Weil in der Zeit des Kalten Krieges und lange Zeit danach auch noch, das wirkt ja zum Teil, wie wir im Fall Gingold sehen, bis heute noch weiter, hat auch der bundesdeutsche Verfassungsschutz, also Geheimdienst und der Bundesnachrichtendienst erhebliches Dreck am Stecken aus dieser Zeit damals. Hat Frau Gingold die Wir Chance? Haben uns damit auch beschäftigt, gerade beim Bundesnachrichtendienst und da ist eine Wissenschaftlergruppe eingesetzt worden, die darüber zwei dicke Bücher inzwischen geschrieben hat. Hat Frau Gingold die Chance, das noch zu erleben, dass ihre Akten geschreddert werden? ich kann es nur hoffen. Nicht geschreddert auch, dass sie weiß, was haben die eigentlich über mich notiert? Was haben die möglicherweise völlig falsch verstanden? Und wer hat mich ausspioniert? Ja, und wer hat vielleicht mich denunziert, vielleicht auch Unwahrsachen berichtet hat, weil man muss wissen, diese Leute, die Informationen für Geld geben, die sind ja häufig auch mal finanziell in der Klemme, das ist die Erfahrung mit V-Leuten, und dann lassen sich auch irgendwas einfallen, dass sie was Besonderes berichten, weil die werden danach bezahlt, wie Wertvolles sie berichten. Und da man ja nicht nachprüfen kann, ob das, was sie berichten, richtig ist, können sie sich da hin und wieder eine schlimme Geschichte einfallen lassen. Und da gibt es dann eben wieder gut Geld dann dafür. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Aufgabe, Informationen über extremistische und terroristische Bestrebungen zu sammeln. Polizeiliche Befugnisse hat es nicht. Darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Liegt da die Ursache des Problems, dass die Informationsbeschaffung zum Selbstzweck des Verfassungsschutzes geworden ist? Nein, das ist wirklich eine große Errungenschaft, dass die deutschen Geheimdienste keine, man nennt das Exekutivbefugnisse, also keine ausführenden Befugnisse haben. Die dürfen nur Informationen sammeln. Das ist, soweit ich weiß, kenne jedenfalls kein anderes Land auf der Welt einmalig. Das ist eine Folge der schrecklichen Tätigkeit der Gestapo damals und der Nazi-Geheimdienste und wahrscheinlich auch der Stasi-Praktiken. Das finde ich gut und richtig, das müssen wir verteidigen. Ich sage es jetzt mal etwas überzogen, bis zum letzten Blutstropfen. Die dürfen keine Exekutivbefugnisse haben, weil sonst haben wir nicht nur das Sammeln von Informationen später zu beklagen, sondern möglicherweise auch schlimme Sachen wie ungerechte Verhaftungen, Verschwindende inne, Verließen und ähnliche Geschichten, was man ja anderen Geheimdiensten vorwerfen kann. Aber wenn das wirklich die einzige Aufgabe des Geheimdienstes ist, ist dann nicht verständlich, dass der Verfassungsschutz dann auch unter so einer Sammelwut, so einer Informationssammelwut leidet? Ja, da ist die NSA nicht besser, sondern eher intensiver dran. Also das gehört natürlich immer bei allen Geheimdiensten dazu, Informationen zu sammeln, weil sie nehmen ja ihre Legitimation daraus, dass sie Wissen akkumulieren, also sammeln und dann der Regierung zur Verfügung stellen, als auch den Abgeordneten eigentlich, als Grundlage für politische Entscheidungen. Leider, auch das ist eine Erfahrung, da kann ich Ihnen schreckliche Beispiele erzählen, sind diese Informationen ja nicht immer richtig, weil man kann sie ja in der Regel nicht überprüfen. Man kann ja nicht hingucken und gucken, ist das so? Sondern man ist darauf angewiesen, dass ein Informant oder eine Quelle das Richtige gemeldet hat. Und da gibt es Beispiele dafür, dass die Quellen auch völlig was anderes bewusst gelogen haben oder einfach irgendwie Fantasien dargestellt haben, wie das zum Beispiel vor Beginn des Irakkriegs gewesen ist. Da gab es beim Bundesnachrichtendienst. Zweiter Irakkrieg. Einen Agenten, der hatte den Decknamen Curveball, das kann man inzwischen sagen, weil der auch schon im Fernsehen zu bewundern war. Der hat behauptet, der kam aus dem Irak, hat behauptet, er hätte in einer Waffenfabrik oder in einem Waffenlabor, wo biologische Kampfmittel hergestellt werden sollten, gearbeitet und wisse daher, dass Saddam Hussein, der damalige Diktator im Irak, solche Waffen hat. Und das war die Begründung, den Irakkrieg zu beginnen, also auf einer Lüge aufgebaut. Und noch heute brennt der Nahe Osten, was ja viele vorausgesagt haben, wegen dieser Lüge, weil man sie nach außen jedenfalls als Grundlage genommen hat, einen solchen Krieg anzufangen. Also da kann man mit diesen Informationen auch Schlimmes anrichten, weil man ja nicht wissen kann, wenn so einer aus dem Irak kommt, sagt er nur die Wahrheit oder hat er sich was ausgedacht. Und dieser Mensch hat selber im deutschen Fernsehen erklärt, dass er sich das ausgedacht hat, um Saddam Hussein zu schaden. Ihre Parteikollegin Claudia Roth hat den Verfassungsschutz mal einen blinden Fleck der Demokratie genannt. Und Sie haben gefordert, dass wir unsere Dienste wieder unter Kontrolle bringen müssen. Wie soll das gehen? Also Geheimdienste werden Sie nie voll unter Kontrolle bringen. Das ist, ich kenne auch kein Land der Welt, wo das so ist oder war in der Vergangenheit. Das ist eine Erfindung der Neuzeit, glaube ich, diese Geheimdienste, jedenfalls in dieser Art von Organisation. Das soll seit der Französischen Revolution überhaupt nur existieren, nach meiner Kenntnis. Nein, für uns ist es immer allenfalls möglich, möglichst viel rauszubekommen über die Arbeit des Verfahrens, möglichst viel zu kontrollieren. Also mehr Transparenz. Ja, und dazu sind zum Teil die Vereinigten Staaten, über die ich ja häufig sonst schimpfe, ein Vorbild. Ich war mehrfach in den Staaten. Ich habe auch mit den Kollegen, die im US-Kongress die Geheimdienste kontrollieren. Die haben ja über ein Dutzend Geheimdienste. Und die sind groß und mächtig und kosten sehr, sehr, sehr viel Geld, viel mehr als die Deutschen. Und da ist der Kongress wirklich in der Lage, Skandale auch von sich aus aufzuklären, überhaupt darauf zu kommen und dann Berichte vorzulegen, die Licht in das Dunkel bringen. Das sind öffentliche Anhörungen im Kongress, die werden sogar im Fernsehen übertragen. Ja, das haben wir übrigens aus den USA gelernt. Zum ersten Mal haben wir das im letzten November auch in Deutschland praktiziert. Das habe ich immer gefordert, dass die Chefs, drei Geheimdienste gibt es in Deutschland, der Geheimdienste, mindestens einmal im Jahr, in den USA ist das so alle Vierteljahr, in der Öffentlichkeit vor dem Kongress zu erscheinen haben und da befragt werden können von den Abgeordneten zu allen möglichen Sachverhalten. Das bringt nicht immer viel, aber das bringt vor allen Dingen in den Geheimdiensten den Eindruck und die Erfahrung, dass da jemand genau hinguckt. Über die geheime Arbeit des Verfassungsschutzes und das Recht auf informelle Selbstbestimmung haben wir heute Abend gesprochen. Der Grünen-Politiker, Rechtsanwalt und Verfassungsschutzexperte Hans-Christian Ströbele war mein Gast. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Ströbele. Ja, auf Wiedersehen. Redaktion der heutigen Sendung hatte Nadja Ode. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.